Supreme! Supreme! Supreme! Supreme! Supreme! Es fliegen mehr Miss Mero kommt und fickt die Szene. Kriegst Befehle, wenn ich rappe, spucke Spaß aus meiner Seele. Ich wähle und gebe die Stimme von mir zum Beat. Auf der Street gibt's viel zu viele Miskins, Bratan Rain. Blaulicht Sirenen sieht man im Leben. Zwei durch Schädel, weiß halt, dass du die Packs und die Junkies gegen Lines. Russelsheim ist gefährlich, ich bin ehrlich, doch ich wär mich voll zu herrlich, weil ich näh mich meinem Ziel, Digga. Wenn ich rappe auf dem Beat, Digga, schreien alle Mero fake, Digga. Meros Shit ist ein Hit, Digga. Wenn sie wissen, wenn ich rappe, fliegen nur normale Memes. Memes, oder Memes, Memes. Wenn ich rappe, fliegen Memes. Memes, Memes, ja, ja, ja, ja, ja. QDH represent Mero Rap. Sie kennen 428 ist die Gang, es macht Bang. Meine Fam, Russelsheim, Schüsse fallen. Ach, ich surf, ich baller und baller die Reime miese, bra. Ich bin für dich ein Cinema, guck's mich an und ich liebe das. 654, QDH ist eine Gegend ohne Regeln, kein Benehmen. Nach ich stehlen für Moneten, mache die Scheine und baller sie weg. Digga, du bist Crack, Gassen mit Dreck. Mero Support schon sie, weil ich mache die Mucke perfekt. Mero, mein Flow ist zu Asi, bra. Ich will nur noch Money. Linke Bumbis wie Harry, Digga, wo schmeckt deine Party? Wenn ich rappe auf dem Beat, Digga, schreien alle Mero fake, Digga. Meros Shit ist ein Hit, Digga. Denn sie wissen, wenn ich rappe, fliegen nur normale Memes. Memes, oder Memes, ja, ja, Memes. Wenn ich rappe, fliegen Memes. Memes, Memes, ja, ja, ja. Treff mich mit Berardum und Schuppen, Sido, ja, Amigo, Spilo, wird Mio gejagt wie Al Pacino. Mafiosi sein, weil du weißt, nicht jeder wird Männer. Ich ändere mich nicht für Blender, mit Blender mein ich Versender. Aber nein, nein, Mero bleibt für immer auf dem Boden. Mit Strophen zerfick ich hier jeden, wird Deutschrap neu geboren. Wir holen uns alles, lassen uns gut gehen. Fickst du mit der Gang, dann wirst du sicherlich nur blutig. Fliegst du den Zeit und ist die letzte Ziffer 8. Bist du selber bemerken, was es sein wird, schnell bis Mitternacht. Ticker macht, geht vernacht. Tigana mit J. Joe, überrasch gepaced, Bro. Digga, Busch bis Hays Ground. Wenn ich rappe auf dem Beat, Digga, schreien alle Mero fake, Digga. Meros Shit ist ein Hit, Digga. Wenn sie wissen, wenn ich rappe, fliegen nur normale Memes. Memes, oder Memes, ja, ja, Memes. Wenn ich rappe, fliegen Memes. Memes, Memes, ja, ja. Young Chief ist back, back. Ihr könnt wieder haten und kaufen, denn ich mache Cash. Flieg wie ein Jet, meine Frise perfekt. Ich hab die nicht im Bett, es gibt miesesten Sex. Lass sie reden, für mich geht es bergauf. Und ich mache mal weiter, die Pläne gehen auf. Gut, du redst weiter, ich lebe dein Traum.